Die Ausländer schätzen den Marschall Kim Jong-un hoch. Der Chefsekretär der indonesischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturellen Austausch mit der TVRK sagte, Herr Kim Jong-un verkörpere vollständig die ideologisch-theoretische Weisheit und die Charakterzüge und Qualifikation eines volksverbundenen Führers wie die früheren Staatsführer und leite klug den Kampf für die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache. Der Chefsekretär der Zweigstelle Karachi der pakistanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft hob hervor, durch die große revolutionäre Praxis leite Kim Jong-un eine große Blütezeit in Korea ein und so sei er ein Genie des Schaffens und Aufbaus. Der stellvertretende Generalsekretär des ZK der KP der Tschechoslowakei bemerkte, dank der klugen Führung von Kim Jong-un würde die TVRK auf dem Weg der Souveränität, des Sungun und Sozialismus energisch voranschreiten. Der Vorsitzende der Dänemark TVRK Freundschaftsgesellschaft betonte, Kim Jong-un sei ein herausragender Heerführer mit hervorragender militärischer Fähigkeit und Charakterzügen, die kein anderer Militärstratege in diesem Zeitalter besitzen könne. Dank seiner Leitung sei die Zukunft Koreas lichtvoll.